Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Mai 2012 von Helga Hens Gieselmann. Es liest Christian Bein. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Geht es Ihnen auch so, dass der Frühling, insbesondere der Mai, eine große Lust auslöst, hinauszugehen, die Natur zu genießen? Wandern hat wieder Hochkonjunktur. Ich liebe es, den Wind und die Sonne zu spüren. Ja, aber meine Gelenke schmerzen doch so sehr. Und ich sehe ja auch so schlecht. Was soll ich da noch? Hat ja alles keinen Sinn. Rausgehen kann ich nicht mehr. Nein. Was, wenn man alleine nicht mehr kann? Wenn man Hilfe braucht, für dieses und jenes, was man früher alleine konnte. Na ganz klar, wenn man Hilfe braucht, dann holt man sich welche. Dann ist das notwendig, was im Menschsein sowieso angelegt ist. Der Mensch ist nicht geschaffen, alleine zu existieren, sondern immer auf andere Menschen hin ausgerichtet. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, schreibt Martin Buber. Das beweisen auch eindrucksvoll die gegenwärtigen Glücksforscher. Glücklich ist ein Mensch nicht, wenn er viel Geld hat, und Gesundheit alleine macht auch nicht glücklich, sondern wesentlich für Glück und Zufriedenheit ist es, wie ich in Beziehungen stehe. Welche Kontakte habe ich zu anderen Menschen? Freundinnen, Freunden? Spreche ich mit meinen Nachbarinnen? Gibt es Gruppen, Kreise, mit denen ich mich treffe? Und habe ich eine Beziehung zu einer Größe, die außerhalb meiner selbst liegt und außerhalb menschlicher Möglichkeiten? Die Christenmenschen nennen das Gott. Mit Gott kann man in Beziehung stehen, mit ihr, mit ihm reden. Und das alles muss nicht verloren gehen, wenn ich alleine nicht mehr kann. Natürlich, manches geht nicht mehr so wie früher. Ich muss vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Dazu gibt es ausgebildete Menschen und auch solche, die einem helfen, sich zurechtzufinden im Dschungel der Möglichkeiten und Notwendigkeiten, zum Beispiel bei der Diakonie. Natürlich ist das bitter, realisieren zu müssen, dass Kräfte nachlassen, dass ich Fähigkeiten, die ich früher hatte, nicht mehr habe. Es ist nicht leicht, sich damit zu arrangieren. Aber Gesundheit, so lehrt uns salutogenetisch orientierte Medizin, ist nicht etwa ein objektiv feststellbarer Status, sondern hat immer etwas damit zu tun, wie viel gesunde und gesundmachende Faktoren ich in meinem Leben habe. Da kann der Mensch im Rollstuhl mit einem Netz von guten Beziehungen und Freundschaften sich gesünder fühlen als der einsam lebende Griesgram nur mit einer Erkältung. Wenn ich alleine nicht mehr kann und Hilfe brauche für dieses oder jenes, dann kann ich immer noch meine Beziehungen pflegen. Ich kann telefonieren mit Menschen, die ich mag, oder auch mit solchen, von denen ich weiß, dass sie alleine zu Hause sitzen. Eine Gemeinde hat zum Beispiel ein Telefonnetzwerk. Da kann man sich melden, wenn man regelmäßig angerufen werden möchte. Oder kann selbst andere anrufen. Und warum nicht andere zu sich einladen? Notfalls ans Bett. Und den Kaffee könnte die Freundin ja mitbringen. Ein offenes Fenster lässt die Maisonne herein und die frische Luft. Die Vögel kann ich hören, früh am Morgen, wenn ich vielleicht nicht mehr schlafen kann. Und das Gespräch mit Gott, das geht immer. Ein sonniges Herz wünscht Ihnen Helga Hens Gieselmann. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Mai 2012. Text Helga Hens Gieselmann, Sprecher Christian Bein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben.